durch die Straßen gingen. Weißt du noch damals, als die Revolution in den Köpfen war? Denn damals dachten sie, sie wären unbesiegbar. Und damals fühlten sie sich zusammen einfach unschlagbar. Für Freiheit und für Revoluzzer. Sie rufen gemeinsam zur letzten Runde.